Den Schwachen im Glauben lasset ankommen, nicht um über Ansichten zu richten. Der eine hat den Glauben, alles zu essen, der andere ist schwach und beschränkt sich auf Kräuter. Wer isst, soll den nicht gering schätzen, der nicht isst. Wer nicht isst, soll nicht richten über den, welcher isst, denn Gott hat ihn angenommen. Wer bist du, dass du den Diener eines andern richtest? Er steht oder fällt seinem Herrn. Er wird aber aufrecht bleiben, denn der Herr ist stark genug, ihn aufzurichten. Der eine macht einen Unterschied unter den Tagen, der andere hält jeden Tag gleich. Jeder mag, wie er es versteht, seiner Überzeugung leben. Der etwas auf den Tag hält, der tut es für den Herrn, der da ist, der ist für den Herrn, denn er danket Gott, und wer nicht ist, der unterlässt es für den Herrn, und danket auch Gott. Unser keiner lebt ihm selber, und keiner stirbt ihm selber. Leben wir, so leben wir dem Herrn, sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Also, wir leben oder sterben, so sind wir des Herrn. Denn darum ist Christus gestorben und lebendig geworden, dass er Herr sei über Tote und Überlebendige. Du aber, was richtest du deinen Bruder? Oder du, was verachtest du deinen Bruder? Werden wir doch alle vor dem Richtstuhl Gottes stehen. Denn es steht geschrieben, so wahr ich lebe, spricht der Herr, alle Knie sollen sich mir beugen, und alle Zungen sollen Gott dienen. Demnach also wird ein jeder von uns für sich selbst Gott Rechenschaft geben. So lasset uns nicht mehr einander richten, sondern uns darauf richten, dem Bruder keinen Anstoß oder Ärgernis zu geben. Ich weiß und bin es fest überzeugt in dem Herrn Jesus, dass nichts an sich selber unrein ist, doch wird es so für den, der es so ansieht. Wenn nun dein Bruder um einer Speise willen gekränkt wird, so wandelst du nicht mehr der Liebe gemäß. Du sollst nicht mit deinem Essen den verstören, um dessen Willen Christus gestorben ist. Es soll nicht euer Bestes der Lästerung preisgegeben werden. Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude in Heiligem Geist. Wer darin dem Christus dient, der ist Gott gefällig und den Menschen wert. Also lasset uns dem nachtrachten, was zum Frieden und zur Erbauung untereinander dient. Zerstöre du nicht um einer Speise willen das Werk Gottes. Es ist alles rein und ist doch etwas vom Übel, wenn ein Mensch es mit Anstoß isst. Es ist gut, nicht Fleisch zu essen noch Wein zu trinken, noch irgendetwas, sobald dein Bruder Anstoß daran nimmt. Den Glauben, den du hast, den sollst du für dich haben vor Gott. Selig, wer sich kein Gewissen macht bei dem, was ihm gut dünkt. Wer aber zweifelt, der ist gerichtet, wenn er isst, weil es nicht aus Glauben geschieht, alles aber, was nicht aus dem Glauben kommt, ist Sünde.